Ja, bitte. Was ist? Am besten, wenn du diese Nacht dich beleidigt fühlst, dann sollst du bei der Krawde schlafen gehen. Aber wir werden dafür sorgen, dass Martin und John und Leon. Ey, wie sehen wir nur ein Haar aus? Wie bitte? Wie sehen wir nur ein Haar aus? In Ordnung. In Ordnung. Also auf jeden Fall sehr kreativ. Kennst du den mal aus Amerika, der auch so welche hat und schwarz ist? Colio. Colio. Es gibt einen Colio, der hat solche Haare. Ami, kann ich mal kurz mich auf diesen anderen Ja, bitte. Ja. Okay. Packst du eine Tasche? Hä? Packst du eine Tasche? Nee, ich hab übrigens... Hab ich nur von meinem Feuer. Letztes, ich meine, gestern habe ich übrigens woanders geschlafen, nicht weil ich mich beleidigt gefühlt habe, sondern weil ich hatte ein bisschen... Ich hatte ein bisschen Sorgen, wenn es etwas gibt, was ich als Einziger nicht erfahren darf. Dabei war mir einfach nicht wohl. So, nimm mal Schuhe tun, du in die linke Ecke. Ich teste noch zu den anderen, du siehst mir das nicht. Ich setze dich hin zu meinem My Big Cake. Ich lasse mir das hier anlegen. Was ist denn hier dabei? Ich will sie nicht vom Undercut machen. Ich mach das jetzt. Ich will sehen, wie es aussieht. Mach mal auf die Kamera. Ich weiß aber noch immer nicht, worum es ging, als die alleine im Raum geredet haben. Ich weiß es auch nicht. Tut mir leid. Das ist richtig klein, Alter. Keine Ahnung. Was soll ich jetzt machen? Wieso? Guck mich aber so an. Hey, da wollen wir. Hände so. Ich weiß nicht. Kannst du nicht. Ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, richtig Tobi oder so. Jim, Bing und Jack. Aus Versehen. Auf den. Was hast du jetzt dafür gemacht? Aus Versehen auf den Leppi. Ich springe in den Swimmingpool, ich springe. Cash in die Tasche. Wir haben übrigens in diesem Raum, wo wir waren, haben wir Tokyo Goethe 2 geschaut. Was haben wir gemacht? Also, ich und die beiden Lehrer und also der Krause Ritter war auch noch dabei. Wir haben Tokyo Goethe 2 geschaut. Der Krause und? Frau Schröers und Britta. Wo wart ihr? Wir waren in dem einen Raum mit dem Fernseher, nicht der Spielzeugraum. Und der andere, das war etwas weiter hinten und wir haben da auf diesen Laptop Tokyo Goethe 2 geschaut. Auf den Laptop. Cool. Du kratzt noch ab. Ja? Das ist so abkratzen noch darauf. Ich bin noch weiter kratzen. In den Swimmingpool. Was machst du gerade für Alien? Ich hab mich was waschen. Warum? Warum nicht? Ich muss morgen nicht kochen. Ich bin ein Kinder. Mit Snack. Warte, ich. Ich packe mal ein. Er liegt da oben raus, auf dem Schrank. Nee. Wollen wir was und irgendetwas und Papier? Papier oder eine Karte oder ich glaube, das ist nur Scheiße. Liegt bei mir dort auf dem Schrank noch etwas. Du kleiner Spaß. In den Swimmingpool, wir knallen ihn dann Flammes Flat. Stark, ne? Ich will einfach wieder reinschauen. 22, 25, Snap, Killer von dir. Meine? Ja. Komm schon. Oder Fabian. Was? Boah, kill den Kleinmodus und so. Niklas? Ja. Auf seine ganze Sippscher. Ich muss Leons Powerbank. Gib sie mir mal. Was habt ihr eigentlich gerade eben draußen gemacht? Draußen? Ja. Wir saßen in der Musik. Sonst nichts? Stift. Weißt du, was bei Kevin Motherfuck hat? Ich mach nicht so wie man als die Augen hier. Na? Hallo? Ja. Ich mach's hier dann voll, dass du dich heute nächste Winter abend. Ja, ich mach's so zum Beispiel, dass du so, ja, soll ich? Ich so, die so, ja, zieh Pulli aus, ne? Zieh Pulli aus. Aber bitte, ich hab nächste Winter an. Ich so, kann ich gucken? Die so, ja, wie? So, aber kann ich echt gucken? Die so, nein, ich hab nächste Winter nur BH, wie? Ja. Und ich so, darf ich trotzdem gucken? Die so, nein, ich hab einfach, die so, immer hat ja mir gesagt, hab ich auch einen Comic, Alter. Und? Ich sieh diese kleine Tibetchen. Ja. Aber nicht Flabbersland, schon, also. Schon was, der? Aber BH ist zu grobies. Damit man da wegen der Tupi, Tupi. Tupi. Geh mal die Powerbank jetzt von Leon. Wo ist sie denn? Gehst du nicht? Ich weiß nicht, ich will einfach nur Strom haben und wenn er rumholt, dann kriegt er eine Pelle aus dem Berg gesetzt. Ich hab ja Oxygen, kurz wenn ich gerade eine. Alter, das wird fett. Das ist natürlich unordentlich. Hier, wie dann steht. Ich bin jetzt im Gebet, aber sie wien. Das ist natürlich Spaß, nein, sonst denkt er, ich war mit meinem Haus. Wo ich ein Tor weg hab. Fabian springt in den Swimmingpool. Und trägst du mich alleine? Das ist mein Deo? Nein. Ja, hab ich halt auch gemacht. Was hab ich denn doch gemacht? Fabian Fan Compilation, Fan, das ist fast wie immer das. Aber es sind alle Stromprojekte und ich von Leon. Letzter Tag auch von Marty. Und dann Marty. Fabian springt in den Swimmingpool, ich kann ihn in der Leben. Ich will Bussis mit Big Bussis nach einer Body Doggy in der Lobby, denn Pony reiten ist mein Hobby. Kennst du das? Der sagt so, ich will Bussis mit Big Bussis nach einer Body Doggy in der Lobby, Pony reiten ist mein Hobby. Weißt du, was das ist? Sugar MMM! Der Typ sah, wie ich die Gase bin, ich kann wissen, weil auch einfach nicht auf dem Mobilen. Was ein Live! Kann ich auch haben. Ami, was machst du? Twitter. Was twitterst du? Ich lese gerade irgendetwas über das Dateisystem von DVDs. Wenn Menschen ihre Werte einhalten würden, als wäre ich so glücklich. Ne? Weil ich mich jetzt darauf eingestellt habe, dass sie mir meine. Ach so, ja. Was ist mit Bibi's Beauty Palace? Das war eine Bibi. Aha. Wabab ist voll das geile Lied. Hey, Leute, Navi läuft so. Den kann ich jetzt gebrauchen. Barker, du schaust ja sehr viel davon an. Bei Kellermenschen überall verwirren. Mhm. Außer an ihrer Katze. An ihrer Pussy. Oder an ihrem Göttloch. Göttloch. Alter, Bones kennt Kellerman gar nicht, Mann. Ach ne. Die ist sauer auf der, weil die es mit Revier verliert. Ey, wo weißt du das? Wo weißt du das? Marvin, die gerade, ich meinte, komm mit in die Schreppe, weil ich will Pizza essen. So. Meinte die so, nee, sorry, kein Lust auf das. Ich so, ja, und willst nicht mit mir chillen? Meinte so, nee, Leute sind abgefahren, wirklich nicht. Und, ich hab auch, kann ich mal Bones nicht abgefahren. Meinte die so, ja, weil ich bei denen war, weil ich bei wir halt unten waren. Hörte? Ich vertraue ihm. Wir hätten ein wenig Zeit, willst du spielen? Unsere ganze Stadt ist gerade explodiert, Jesse. Okay. Was denn? Gehen wir aufs Zimmer. Well. Nettet. Da wird ja, da gehen wir jetzt noch hin. Ziehen wir das durch? Annehmen, Kessel, die belegt ist. Aber ich will Clemens so rettern. Ja, sicher. Hm? Ich will Clemens so rettern. Schön. Doch du hast keine Kirche mehr, Jesse. Ganz Anwill gibt's nicht mehr, also wie ist das noch nicht echt schlecht? Die heiraten nicht, ne? Die lässt den vor dem Altar stehen. Ja. Ey, wenn ich auf Pause mache, geht's nicht mehr. Ja, bei mir auch. Dann musst du den Homebutton drücken, dann wird auf die App gehen. Tatsächlich. Nicht Entscheidung, ich bin nicht mehr rum. Hey, jetzt mach doch einen Angst. Ich bin nicht hier, weil irgendjemand seine Meinung ändern soll, klar? Wir sind doch Kumpel. Mir ist aufgefallen, dass du geknickt aussiehst. Also dachte ich, meine Frau sieht geknickt aus. Ich soll den fröhlich machen, ganz natürlich. Und dafür scheint mir ein Speedball durchaus geeignet. Dieses Geräusch kommt mir sehr bekannt vor. Klingt so wie ein ersaufender Kiffer. RMM Alien in a story. Perfekt. Das ist die Frage. Ja. Ja. Armin, hast du Schlafsachen hier? Ich hab dein Bäcker liegt noch bei mir. Ach, so. Soll ich hier schlafen oder dort? Versuch mal hier zu schlafen, okay. Sonst, wenn es geht, kommst du nachts rüber zu mir. Alles klar. Ja? Gib dir mal die Decke wieder. Ich hab's von rüber. Ganz unten. Tschüss. Ey, durch diese Serie bekomme ich so Schmacht auf Garo. Weil die Garo ist richtig schön genüsslich Garos kicken. Unterwegs. Jesse, den lässt mich mal verstehen. In dem Eck? Ja. Ja. Ich muss kurz ein Vlog drehen. Was? Ich muss kurz ein Vlog drehen. Kann ich mir den mal angucken? Ja, kannst du gleich. Hä? Kannst du gleich gucken. Ich mach's nur draußen, damit ich halt nicht störe. Was war denn das, Frau Sami?